Doch sind wir Menschen nicht gerade für Mäßigung bekannt, und so neigen wir dazu, alles und jeden zu verkausalisieren, um dem Horror Vacui zu entfliehen, der hinter der Erkenntnis lauert, dass vieles, was uns im Leben widerfährt, eben keinen Grund oder gar Sinn hat. Dabei sind wir erstaunlich leicht zufriedenzustellen. Die Plausibilität einer Erklärung oder Erzählung ist nur eines unter vielen Kriterien, wieso wir ihr glauben. Denken wir nur an eine beliebige Religion und ihren Schöpfungs- und Messias-Mythos, an das, was dort alles an Wundern und Magie auftaucht, nicht um das Ganze plausibler, sondern um es spektakulärer zu machen. Ein Meer, das sich teilt, fliegende Pferde, 40.000 Tänzerinnen. Besonders wahrscheinlich sind solche erzählerischen Spektakel ja nicht unbedingt, aber sie ergeben eine gute Story, und die ist besser als nichts. Die unerträgliche Zufälligkeit des Seins kann der Mensch weniger gut aushalten als eine falsche, nur halb funktionierende Erklärung. Fußnote: Was die wirklich wichtigen Fragen etwa der Gesellschaft angeht, kommen wir auch mit noch so viel Nachdenken, Beobachten und Erzählen niemals auf wirklich belastbare Kausalitäten. Denn diese großen Systeme sind emergent. Man kann sie nicht vorhersehen, nur bei ihrer Entstehung zuschauen. Alle zutreffenden Vorhersagen sind mehr oder weniger Glückstreffer, aus denen man hinterher Erzählungen von präziser Projektion stricken kann. Ende der Fußnote. Wer andernfalls voll Schrecken und Ohnmacht einem Universum unverstandener Naturmächte gegenüberstünde, fantasiert sich lieber Götter und Fabelwesen herbei. Stellen Sie sich kurz vor, Sie wären ein Ureinwohner in der australischen Steppe vor 37.000 Jahren. Auf einmal wächst in Ihren angestammten Jagdgründen eine vulkanische Formation aus dem Boden, die auch noch bald darauf beginnt, Feuer und Lava zu spucken. Innerhalb weniger Monate verändert sich Ihre Heimat grundlegend. Vielleicht sterben sogar viele Ihrer Artgenossen. Nun können Sie entweder akzeptieren, dass die Welt voller unberechenbarer und manchmal grausamer Überraschungen ist, selten einen Sinn ergibt, niemand eine Erklärung hat und dass das so weitergeht, bis Sie eines Tages sterben. Oder aber Sie erfinden eine Geschichte.